Buenas, mi nombre es David Contreras. Schönen guten Nachmittag, mein Name ist David Contreras. Soy trabajador de una empresa del sector automotriz, una empresa que fabrica los parabrisas y sus ventanas y traseros. Ich bin Arbeiter eines Windschutzscheiben oder Scheiben produzierenden Betriebes, also Scheiben für die Autoindustrie. Se llama Vivex. Der Betrieb heißt Vivex, wie ihr hier sehen könnt. Esta empresa está ubicada en el estado Anzoátegui, en Barcelona, en su zona industrial. Dieser Betrieb befindet sich im Bundesstaat Anzoátegui, in der Hauptstadt Barcelona, in einem Industriegebiet. Al noreste de Venezuela, frente al Mar Caribe. Im Nordosten von Venezuela, an der Küste, also am Karibischen Meer. Bueno, la historia de Sutra Vivex, que es el sindicato al cual pertenezco como miembro del sindicato. Also die Geschichte von Sutra Vivex, der Gewerkschaft, der ich angehöre, werde ich jetzt erzählen. Sí. Nace muy a la par con lo que pasó, con los hechos que pasaron en el año 2002. Con el ataque que engendraron los empresarios para derrocar el gobierno de Hugo Chávez. Also es ist sozusagen die Entstehung unserer Gewerkschaft ist sehr verbunden mit den Ereignissen, die um 2002 herum passiert sind, nämlich mit dem Versuch, Hugo Chávez zu stürzen. Mhm. Ahí fuimos testigos nosotros los trabajadores de esta empresa que el sindicato que para ese momento nos estaba direccionando estaba plegado a la patronal. Und in diesen Momenten, wo es sozusagen im Zuge des Staatsstreiches, konnten wir sehen, dass die Gewerkschaft, die damals das Sagen hatte in unserer Fabrik, den Interessen des Unternehmers gehorcht hat. Y por eso nos vimos en la necesidad de organizarnos en sindicatos revolucionarios y bolivarianos. Und deswegen haben wir da die Notwendigkeit gesehen, uns in revolutionären und bolivarianischen Gewerkschaften zu organisieren. Sí. Para el año 2003 nace una central combativa llamada la Unión Nacional de Trabajadores. Und 2003 entsteht dann die Gewerkschaftsbewegung, Gewerkschaftsdachverband, die nationale Vereinigung der Arbeiter, UNT. Sí. Y bueno, en ese año, en el 2003, constituimos la organización sindical, pero fuimos víctimas por parte del empresario en despedir al secretario general, al secretario de organización y al secretario de finanzas. Das heißt, 2003 haben wir uns dann auch selber als Gewerkschaft dort gegründet im Betrieb und wir wurden aber schnell Opfer des Unternehmers, der sozusagen unseren Vorgesetzten, unseren Verantwortlichen für Finanzen und für Organisationen entlassen hat. Eso deja un poco aturdidos los trabajadores, pero con la moral en alto, dando la pelea hasta el año 2005. Also das hat uns sozusagen einen Schlag versetzt, aber trotzdem waren wir weiter im Kampf und haben dann bis 2005. Donde tuvimos que renovar la organización sindical, nombrando a estos compañeros que estaban despedidos, como secretario general, secretario de organización y secretario de finanzas nuevamente para demostrarle al patrono que esos eran nuestros representantes en la organización sindical. Wo wir uns organisiert haben und letztendlich unseren Vorsitzenden der Gewerkschafter, den Organisatoren oder den Verantwortlichen für Organisation, Verantwortlichen für Finanzen, diese weiterhin als unsere Kräfte der Gewerkschaft zu behalten, obwohl sie entlassen waren und damit zu zeigen, wer hier unsere Vertretung ist. Sí. En el 2006 ya relegitimado esas figuras en el sindicato, el patrono no los aceptó y nosotros tomamos la empresa en los portones por 9 días. Das heißt, nach internen Wahlen, wo wir gezeigt haben, dass wir sozusagen die stärkste vertretene Gewerkschaft des Betriebes sind, hat trotzdem der Unternehmer unsere Genossen sozusagen, also die Verantwortlichen, nicht wieder einstellen wollen und deswegen haben wir die Fabrik besetzt für 9 Tage. En ese momento contamos con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales del sector automotriz, del sector cemento, del sector alimento. Und in diesem Moment haben wir dann auch in der Industriezone Solidarität erfahren können von Arbeitern des Automobilsektors, des Nahrungsmittelproduzierenden Sektors und des Zementsektors. Genau. Lo cual el patrono admite el reenganche y empezamos a discutir el contrato colectivo. Und durch diese Besetzung, durch den Druck, den wir aufbauen konnten, hat der Unternehmer nachgeben müssen und hat unsere drei Genossen wieder eingestellt. Después de dos años de esa acción, en el año 2008, el patrono se niega a cumplir con el contrato colectivo. ¿Quiere mencionar algo de eso también? De que puedan lograr igual. Ah, bueno, sí. Además del reenganche y la discusión del contrato colectivo, también mejoramos algunas condiciones en materia de salud y seguridad laboral. Und neben den, dass wir unsere Genossen wieder einstellen konnten, haben wir außerdem ein paar Verbesserungen erreicht, was die Arbeitssicherheit betrifft. Wir haben sozusagen einen Krankenwagen bekommen und auch... Menciona que antes que esa ambulancia estaba una ambulancia más vieja que... Sie haben sozusagen vor diesem Krankenwagen, den sie haben, so ein altes Schrottding gehabt. Halt. Bueno, y mejoramos algunos puestos de trabajo. Und wir haben halt auch Arbeitsplatzbedingungen verbessern können. Algunos equipos de protección. Also sozusagen auch Sicherheitshandschuhe und andere Sicherheitskleidung. Y bueno, en el 2008 se da la reacción nuevamente del empleador en no hacerse responsable del contrato colectivo y abandonar la empresa. Und 2008 geht so, aber der Prozess sozusagen des Drucks des Unternehmers weiter und er entscheidet sich letztendlich dafür, die Fabrik zu entlassen. Also er hat sozusagen auch ein Unternehmen, was in anderen Teilen der Welt tätig ist und sie standen vor verschlossener Tür. Desde el año 2008 empiezan a suceder unos procesos interesantes porque en forma de protesta hacemos una caminata de 320 kilómetros para presentar en la presidencia de la República la propuesta de expropiación que nosotros teníamos. Y antes la tomaron la fábrica también, ¿no? Eso, sí, ahí estaba. Mismo 2008 se tomó la fábrica y después, como eso fue a final del 2008, en enero entrando, enero, febrero, fuimos en forma de manifestación, esa caminata, a llevar la propuesta de la expropiación. Und mit dem Verlassen des Unternehmers der Fabrik haben wir sie eigentlich sofort besetzt. Das war im November 2008 und haben dann im Januar, Februar uns organisiert und haben sozusagen in einer großen Demo bis nach Caracas zu Fuß den Vorschlag der Enteignung unterbreitet der Regierung. Ahí sería bueno como destacar que las autoridades para ese momento no conseguían forma de actuar ante esa situación de toma de fábrica, abandono del empleador, porque no habían elementos jurídicos adecuados para afrontar esa situación. Aber es gab zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Vorschlag unterbreitet haben, noch nicht so richtig, oder es gab keine richtige Antwort der Regierung darauf, zum Teil, weil es auch keinen rechtlichen Rahmen gab, um diese Schritte einleiten zu können. Oder noch, es gab den noch nicht. Eso generó que los trabajadores, en virtud del retraso, en virtud de la falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado, se organizaron en una cooperativa. Und das heißt, dadurch, dass es sozusagen keine Antwort gab durch die Regierung, haben sie sich erstmal in Form einer Kooperative organisiert, um auch sozusagen ihr natürlich Einkommen zu haben. Ja. La cual funcionó como unos 4 o 5 meses, porque por ataque del patrono con las instituciones del Estado, se podrán nombrar los tribunales y la fuerza pública, Guardia Nacional y Policía, engendraron miedo en los que estábamos llevando adelante ese proyecto y algunos se dispersaron. Okay. Diese Kooperative hat dann 4-5 Monate bestanden. Wir hatten aber Schwierigkeiten, sie aufrechtzuerhalten, auch weil es sozusagen vom Unternehmer, vom Eigentümer einen ausgiebigen Druck gab auf uns, wo auch sozusagen Polizei, Militär und zum Teil Gerichte bestochen wurden oder bearbeitet wurden, dass sie uns bedrohen in dieser Situation, und deswegen gab es sozusagen viele der Arbeiter, die der Fabrik fernblieben. ¿Cuántos eran que ya no vinieron? De 380, casi 400, bajamos a 120. Das heißt, von 380, fast 400 Leuten, blieben wir nur noch 120 übrig dann. Sí. Y bueno, eso fue en el año 2010. Das war 2010. Y en el año 2011, en el 31 de mayo, se da un decreto de expropiación de la fábrica, de sus bienes inmuebles y bienes jurídicos. Und 2011, ¿cuál era? El 31 de, 31 de mayo. De mayo. 2011, sí. Und am 31. Mai 2011 kam es aber dann doch zur Verstaatlichung per Dekret durch den Staat. Also, ja. Ahí empiezan una serie de mesas de trabajo con el Ministerio de Industria. Und da wurden dann mehrere Arbeitstische mit dem Industrieministerium eingerichtet. Sí. Y el 17 de julio de ese mismo año se nombra la Junta Administradora. Und am 17. Juli desselben Jahres wurde die Übergangsjunta oder das Übergangsgremium einberufen in der Fabrik. Sí. La cual, después de constituida, formamos un consejo de fábrica. Und nachdem sie dort beschlossen wurde, haben wir auch einen eigenen Arbeiterrat gegründet innerhalb der Fabrik. Donde estaban las comisiones del Consejo de Trabajadores y esta Junta Administradora para elaborar los planes estratégicos de producción. Wo sozusagen dieser Übergangsrat, wo Leute vom Staat mit drin sitzen und unser Arbeiterrat zusammenarbeiten, um die Produktion zu strukturieren. Distribución y venta. Und wo sozusagen auch die Verteilung der Produkte und der Verkauf organisiert wird. Und alles, was sozusagen mit der Verwaltung der Fabrik an sich zu tun hat. Es importante destacar que en todo este proceso, las comunidades y el poder popular. Und es ist sehr wichtig hervorzuheben, dass im Verlauf dieses ganzen Prozesses die Gemeinden dort drumherum und die Volksmacht, wie er sagt, representadas en consejos comunales y comunas, also repräsentiert durch die Gemeinderäte und durch die Kommunen, also es hat nichts mit den deutschen Kommunen zu tun, sondern Kommunen sind sozusagen Zusammenschlüsse von mehreren Gemeinderäten, das ist eine Rätestruktur. Estuvieron muy, muy, muy, pero muy integradas con nosotros en el proceso de rescate de Die haben da sehr, sehr eng mit uns zusammengearbeitet im Verlaufe der Wiederaneignung dieser Fabrik und der Wiederinstandsetzung der Produktion. Incluso. ¿Quieres nombrar algunas cosas? Ah, sí, bueno, por ejemplo, a las comunidades que se estuvieron con nosotros muy unidas, nos abocamos a las escuelas. Also zum Beispiel die Gemeinden, die da sehr eng an uns gebunden waren, an der Fabrik, da haben wir sozusagen Schulen repariert. Donde reconstruimos un portón que estaba todo destrozado, lo reconstruimos, y algunas partes de las puertas de los salones que estaban rotas, nosotros se las suplimos con vidrio nuevo. Also sozusagen Beispiele, wie wir da Gemeindearbeit dann verrichtet haben, sozusagen Schultor wieder aufgebaut haben oder Scheiben eingesetzt haben, Türen repariert haben. Todo eso en el marco de una política de bienestar social de los trabajadores hacia el pueblo o la comunidad. Das heißt sozusagen, das alles in einer im Sinne einer Politik des Wohlergehens der Gemeinde von den Arbeitern aus. Y hoy estamos aquí gracias a que en esos momentos tuvimos el apoyo también de los compañeros de Interbrigada, los cuales nos acompañaron unos meses allá. Und das heißt, also auch, dass wir heute hier sein können, hat zum Teil auch mit der Unterstützung von Interbrigadas zu tun, die uns auch begleitet haben in diesem Prozess. Y en estos momentos se dan ese tipo de debates, discusiones en el marco de la planificación, producción y venta de los productos. Und da kam es sozusagen auch zu den Diskussionen, Arbeitstischen, wo über die Produktion diskutiert.